Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, die Saison, wir haben es fast geschafft, noch ein Spiel gegen den VfB Stuttgart und der VfL ist Zünglein an der Waage. Schickt der VfL den VfB in Liga 2 am Samstag? Wir werden es sehen. Ich spreche darüber mit Tim Meixner von der Fernsehproduktionsgesellschaft Zone 7 in Baden-Württemberg und dort Experte für den VfB Stuttgart. Nach diesem Spiel steht er ja an, der große Umbruch beim VfL Wolfsburg. Darüber spreche ich mit Kurt Hofmann von der Bild-Zeitung, dort zuständig für den VfL. Er hatte vor Monaten schon prophezeit, dass es ja höchstens mit Platz 7 oder Platz 8 was wird. Und dann habe ich noch jemanden zu Gast, der als große Zukunftshoffnung des VfL gilt. Jannis Horn, erster Spieler der Profimannschaft hier im Wölferadio. Tradition schießt keine Tore. Ja, zumindest wenn man HSV heißt und gegen Wolfsburg spielen muss. Irgendwie, ich habe es ja im Wolfsgeheul schon geschrieben am Montag. Ja, so, scheißegal, wie deine Bundesliga-Saison so läuft. Für den HSV reicht es immer noch. Ja, was nehmen wir mit aus dem Spiel? Endlich mal wieder gewonnen, würde ich sagen. War auch ein Sieg des Willens zum Teil. War ja nicht alles, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, super schön anzusehen, was da geboten wurde auf dem Platz. Aber die Mannschaft hat sich zusammengerissen und in der zweiten Halbzeit sehr überlegen, sehr souverän gespielt, wie ich fand. Ich fand auch bezeichnet, dass ein Spieler wie Luis Gustavo das entscheidende Tor gemacht hat. Hat mich auch gefreut für den Gustl, denn ich finde, man hat dann doch gemerkt, bei dem ganzen Gerede in den ganzen letzten Wochen, da wollte einer eine Antwort geben, dass er mit dem Kopf vielleicht nicht schon weg ist bei einem anderen Verein. Man wird das ja alles sehen, was jetzt kommt zum Thema Umbruch, da sprechen wir ja gleich auch noch. Aber die grundsätzliche Haltung der Mannschaft hat mir dann schon wieder zugesagt und ich hoffe, das wird am Samstag gegen Stuttgart auch so sein. Ein Wörtchen noch zu Paul Seguin. Der hat mir insgesamt ganz gut gefallen, wobei man sagen muss, hey Junge, der ist 21, also bitte. Der hat mir ganz gut gefallen, das klingt schon wieder so halb arrogant, würde ich mal sagen. Aber das, was er abgeliefert hat, war durchaus ordentlich. Ich möchte das gerne noch unterfüttern mit ein paar Zahlen. Paul hat aufgewartet mit 50% gewonnenen Zweikämpfen und einer 82%igen Passquote, was für einen Mann im zentralen Mittelfeld ganz gut ist. Nicht überragend, aber solide und einen guten Eindruck gemacht für das erste Spiel von Anfang an sozusagen. Und ich denke mal, in der Zukunft werden wir uns da noch ein bisschen drüber freuen können. Übrigens auch ein Beispiel für die gute Nachwuchsarbeit, dass endlich auch mal jemand aus dem Nachwuchs-A-Jugendkreis des VfL es geschafft hat in die erste Profimannschaft. Ich spreche ja nachher noch mit Jannis Horn, wie das denn so ist, wenn man quasi aus den eigenen Jugendreihen kommt und dann jetzt die Möglichkeit hat, Profifußballer zu werden und dann für den VfL aufzulaufen und dann in der Kabine zu sitzen mit einem Champions-League-Sieger wie Luis Gustavo oder einem Weltmeister wie André Schürrle. Wie das so ist, wird er gleich auch noch erzählen. Vorher machen wir aber einen Strich unter das Spiel gegen den HSV. So überragend war es jetzt auch nicht, dass wir da jetzt Stunden mit vergeuden müssten. Viel interessanter ist ja auch der groß angekündigte Umbruch. Was kommt da alles auf den VfL Wolfsburg zu? Wird uns die nächsten Wochen noch sehr, sehr beschäftigen. Einiges ist ja schon passiert auf dem Transfermarkt. Was da aber noch auf uns zukommen könnte, darüber möchte ich sprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist ein Mann mit Weitblick. Er hat nämlich schon vor Monaten quasi in Ausgabe 4 des Wölferadios prophezeit, wo der VfL landen wird am Ende der Saison. Und da hören wir mal kurz nochmal rein. Also ich finde, wenn ich jetzt rein kühl rechnerisch alles betrachte und davon ausgehe, dass die anderen Konkurrenten da oben in der Tabelle nur einigermaßen so weiter kicken, wie sie es zuletzt getan haben, befürchte ich, dass der VfL mit dem Mai damit zurechtkommen muss, wenn er nur Siebter oder Achter ist. Und siehe da, der VfL ist einen Spieltag vor Schluss Achter. Ja, da habe ich mir gedacht, ihn lade ich doch nochmal ein. Kurt Hofmann von der Bild-Zeitung, Sportreporter und dort zuständig für den VfL. Tja, Kurt, hast du denn echt damit gerechnet, dass du am Ende so recht haben würdest? Ja, gut, Lenny, was soll ich jetzt sagen? Überrascht hat es mich nicht, weil du hast es ja gerade richtig gesagt. Ich habe bei unserem ersten Gespräch damals meinen Tipp geäußert, besser gesagt meine Befürchtung, dass es dieses Jahr Siebter, Platz 7, Platz 8 werden kann. Stand jetzt ist es Platz 8, hoffen wir mal alle, dass es so bleibt, aber das letzte Spiel muss gespielt werden. Es kann ja eventuell auch noch schlechter werden, wünscht sich keiner, hofft keiner. Aber aus meiner Sicht hat sich das seit, ich sage jetzt mal, Mitte, Ende Oktober abgezeichnet, dass es nicht mehr rund laufen wird. Hätte es denn einen Zeitpunkt gegeben aus deiner Sicht, wo man noch hätte gegensteuern können? Auch da komme ich zurück zu unserem damaligen Gespräch. Ich lande immer wieder bei dem Faktor, dass es für diesen Kader Gift war, zum spätestmöglichen Zeitpunkt letzten Sommer Kevin De Bruyne und Ivan Perisic zu verlieren. Wie sich jetzt zeigt, hat die Mannschaft das spielerisch überhaupt nicht verkraftet, in keinster Weise. Man hätte es vielleicht verkraften können, wenn diese Transfers frühzeitiger vonstatten gegangen wären. Da hätten wir halt ein paar Millionchen weniger verdient auf dem Transfermarkt. Aber man hätte Trainer Dieter Hecking frühzeitig eine Mannschaft zur Verfügung stellen können in der Vorbereitung, mit der er einen völlig neuen Spielstil einstudieren kann. Und das hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Und die Quittung ist jetzt der hoffentlich achte Platz. Das heißt, du lässt auch nicht gelten so als Argument, dass man eigentlich Ende des Jahres noch relativ gut dastand beim VfL und dass man ja auch in der Vorbereitungszeit der Winterpause noch Möglichkeiten hatte, das alles zu korrigieren. Das sind keine Argumente für dich. Nein, ist es nicht, weil ich weise auf einen anderen Umstand hin, auf Platz 3 oder 4 liegen, leg mich jetzt bitte nicht drauf fest, hat Dieter Hecking in verschiedenen Pressekonferenzen nach Spielen, vor allem nach gewonnenen Spielen, immer wieder darauf hingewiesen, ja, schön, 3 Punkte, alles gut, wir stehen gut da. Aber zufrieden sind wir nicht. Also der hat schon frühzeitig erkannt, dass irgendwas nicht stimmt. Nur ist es halt für jeden Trainer auf der Welt, ist es schwierig, wenn du innerhalb deiner Mannschaft so eine Art Eigendynamik feststellst, ist es dann schwierig, gegenzusteuern. Und zwar so gegenzusteuern, dass dieser Schlendrian wieder rauskommt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und vor allem, wenn man es traditionell in Wolfsburg betrachtet, wiederholt sich Geschichte. Ich betone nochmal, nach der Meisterschaft 2009, ihr habt sicherlich alle noch im Kopf, was in der Saison danach los war. Es deckt sich fast wie ein Apfel dem Ei, sagt man so schön. Gleicher Verlauf war damals vor 7 Jahren. Du hast den Trainer angesprochen. Normalerweise ist es ja so, nach den Gesetzen des Fußballs, wer so eine Negativserie hinlegt, der ist meistens seinen Job los. Jetzt geht der VfL Wolfsburg offensichtlich ein anderes Modell und schmeißt eher Spieler raus als den Trainer. Hat dich das gewundert, dass diese Diskussion um den Trainer ja auch von euch, auch von den Medien letztendlich gar nicht so geführt worden ist, wie man es normalerweise kennt? Nein, das wundert mich nicht, weil diese interne Betrachtung beim VfL ja mit Sicherheit anders vonstatten geht als die Betrachtung, die extern stattfindet, die bei Fans stattfindet, die bei uns Journalisten stattfindet, die werden, also es wäre ja schlimm genug, wenn die intern nicht wüssten, woran es liegt. Aber sie wissen ja, woran es liegt. Und deshalb wird er jetzt in dem Kader umgebaut. Zur Hälfte würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht ein Drittel. Ich sage immer 6 raus, 6 rein, ne? Wie beim Lottospielen, ohne Zusatzzahl. So wird es im Sommer vermutlich laufen. Ich sage, die haben intern schon frühzeitig erkannt, dass irgendwas nicht stimmt, dass hier vielleicht ein bisschen viele IHGs rumlaufen, dass vielleicht der ein oder andere Transfer nicht so gezogen hat, wie man sich gewünscht hat. Bloß dann steckst du halt mittendrin in der Saison. Über allem thront dann immer noch das Schlamassel bei Volkswagen, bei Mutterkonzern, wo wir ja alle auch nicht genau wissen, wie die Auswirkung auf die Tochter VfL noch sein wird, sein kann. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Gemengelage und da haben alle Verantwortlichen beim VfL die nächsten Wochen, Monate genug zu tun, alle Hände voll zu tun, um das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Der große Umbruch ist ja in aller Munde. Wie groß wird er denn beim VfL? Und ja, die Gretchenfrage ist, welche Spieler werden denn gehen? Das habe ich gerade gesagt. Ich glaube, wir liegen ungefähr richtig, wir waren 6 alte raus, 6 neue rein. Mit David, die Davi ist der erste Transfer ja schon getätigt. Aus meiner Sicht ein guter Transfer, auch wenn der mit Stuttgart vermutlich absteigen sollte. Ein guter Fußballer. Victor Osimhen, der dann ab 1.1. dazustößt. Junges Talent, schnell. Das ist ja überhaupt der Kernpunkt beim VfL. Man muss jünger und man muss schneller werden. Das ist ja das ganze Manko dieser Truppe. Man muss schnelleren Fußball spielen. Bruno Henrique war ja im Winter schon mal so ein Zeichen, in welche Richtung, dass man da marschieren will auf dem Transfermarkt. Du fragtest, wer? Gut, alles geschrieben, die Kandidaten. Und Robin Knoche wird vermutlich zu neuen Ufern aufbrechen. Waldo wird jetzt verlängern, nachdem rauskam, dass sein Vertrag dann am 1.7. eigentlich ausgelaufen wäre. Oder zum 30.6. besser gesagt. Luis Gustavo ranken sich immer wieder Gerüchte über einen Abgang. Der hat eine feste Ablöse. Richie Rodriguez, gehe ich davon aus, dass der im Sommer verschwindet. Die Frage ist, wie geht man mit der Causa Kruse weiter um? Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das hat jeder mitgekriegt, was da in den letzten Monaten los war. Bas Dost, immer ein Thema, England. André Schüle schließe ich auch nicht aus, dass man vielleicht nochmal irgendwie guckt, bleibt man zusammen, trennt man sich. Und dann muss man halt gucken, wie man das Ganze auffüllt. Und nochmal, ich sage, du musst jünger werden und du musst schneller werden. Dann wird sich vielleicht spielerisch auch wieder viel ändern nächstes Jahr. Zu Max Kruse komme ich gleich nochmal. Vorher aber nochmal die Frage zu Bas Dost. Ihr habt aktuell, du hast aktuell einen Artikel gemacht dazu, dass ja die Premier League ruft und dass es da Ärger gibt um die Ablösesumme und dass da auch schlechte Stimmung schon wieder herrscht beim Holländer. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen? Es ist halt so, dass die Gerüchte, dass Bas Dost den Verein wechseln könnte, die halten sich ja schon. Da reden wir seit eineinhalb Jahren drüber, immer wieder mal. Ist auch bekannt, dass englische Clubs sehr wohl an ihm interessiert sind, da wo viel Geld unterwegs ist. Jetzt hat Bas halt nur noch ein Jahr Vertrag. Die Entscheidung an VfL muss halt die sein, entweder Vertrag erfüllen lassen und dann ihn ablösefrei ziehen lassen oder verlängern oder jetzt verkaufen. Und den größtmöglichen Gewinn beim Verkauf erzielst du halt jetzt ein Jahr vor Vertragsende. So, und da ist natürlich legitim, dass Klaus Allof sagt, ich will diese Latte, ne, diese Ablöselatte so hochlegen, wie es nur irgend geht. Und die andere Seite will natürlich, dass die Ablöselatte so niedrig gibt, damit mehr Interessenten aufspringen können. Das ist ganz, das ist, als wenn es bei Edeka Center Butter im Angebot gibt. So ungefähr muss man sich flapsig ausgedrückt vorstellen. Oder Käse von Frau Antje. Oder, ja, Käse, genau, ja, Edamer. Oder, na, ich glaube halt, dass sich dieses ganze Thema mit Bass und alle anderen Transfers, das wird sich ewig lang hinziehen. Das wird ein ganz, ganz schwieriger, langer Transfer, sondern für den VfL ist gut. Deshalb hat man ja jetzt schon nochmal zugeschlagen. Josep Brekalo, Nachwuchsspieler aus Kroatien, soll kommen. Was kann der? Was hast du da auf dem Zettel? Also alles, was ich über ihn gehört habe, ist, es gilt in Kroatien als das Megatalent schlechthin. Talent ist schön und gut. Stabilität für die Bundesliga ist das andere Thema. Ich würde, das ist eine Investition in die Zukunft. Das ist eine klare Sache. Der wird keine Soforthilfe sein. Weil wenn er das ist und sofort einschlägt und Stammspieler wird und Tore schießt und Vorlagen liefert, dann müssen wir alle davon ausgehen, dass er höchstens ein, zwei Jahre in Wolfsburg spielt und dann für 50 irgendwo anders hin marschiert. Das ist aber auch der Sinn des ganzen Geschäfts. Du investierst jetzt gutes Geld, viel Geld, zugegebenermaßen, in junges Talent, für das du dann aber auch irgendwann wieder einen Wiederverkaufswert erziehst. Das ist halt auch so eine Geschäftsidee, die man bei Klaus Allofs schon seit langen Jahren kennt, die in Bremen ja nicht anders war. Du sprichst Klaus Allofs an, arbeitest ja auch schon sehr, sehr lange mit ihm zusammen. Die Frage ist, was wird er aus dieser Saison lernen? Was wird er für sich mitnehmen? Dass er außer auf das Können mit den Füßen auch in die Köpfe gucken muss. Sprich, dass man auch vermehrt darauf achten muss, passt denn dieser Spieler, den wir vielleicht verpflichten wollen, auch menschlich, charakterlich, von der Zielsetzung her in unseren Verein, in die Ziele des VfL Wolfsburg. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sobald einer ausschert, fängt einer an, steckt er den zweiten an, dann sind es vier, dann sind es acht und irgendwann stehst du da und kannst die Situation nicht mehr retten. Also nicht nur das Fußballerische ist wichtig, sondern Kopf, Charakter, das gehört damit dazu. Dann drehen wir es doch mal um von der Fragestellung her. Wer ist denn sozusagen unverzichtbar beim VfL? Wer sollte unbedingt gehalten werden und auf welchen Positionen siehst du noch sozusagen akuten Handlungsbedarf? Das ist auch schon allein aufgrund des fortgeschrittenen Alters. Also das klingt jetzt doof, aber ne, mit Anfang Mitte 30 ist es fortgeschrittenes Alter im heutigen Fußball. Du musst auf der Innenverteidigerposition musst du was tun. Du musst mit dem Wissen, dass bei Ritchie irgendwas passiert, links hinten was tun. Du musst auf der Doppelsechs was tun, du musst schnelle Flügel haben, du brauchst einen Spieler, gut, die Daten könnte es sein, der die zündende Idee hat, gut, ein wie De Bruyne wird es nie mehr so in der Art und Weise gehen, den kannst du nicht kopieren, und du brauchst einen Stürmer, du brauchst einen Top-Stürmer, du brauchst einen, der Tore garantiert. So, und das ist für den VfL jetzt das Problem, du hast relativ viel zu erledigen auf dem Transfermarkt, aber du hast halt nicht mehr dieses Pfund, mit dem du wuchern kannst, du spielst nicht in Europa. Und das wird es schwer machen bei Verhandlungen. Kommen wir nochmal zurück zur, ja, du hast es genannt, Causa Max Kruse. Das war ja einer der Knackpunkte in dieser Saison, dass da sehr, sehr viel Unruhe geherrscht hat, aus meiner Sicht. Ihr habt auch einige Male da berichtet gehabt. Die Kollegin von dir aus Berlin hat ihn ja auch damals fotografiert gehabt, auch auf der Geburtstagsfeier von ihm. Da hat es ja auch Ärger gegeben entsprechend. Jetzt hat er sich mal geäußert und auch gesagt, dass er sich in seiner Art nicht ändern wird, was die menschliche Seite angeht. Glaubst du, er hat noch eine Zukunft beim VfL? Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Also, zuerst mal ist die ganzen Geschichten, die da aufgetaucht sind, die waren schlimm genug. Wahrscheinlich auch für Max selber schlimm genug. Das mit dem Fotoklau damals, wir reden übrigens über ein Foto, das damals gemacht wurde. Ein einziges Foto, das er dann umgehend vom Handy der Kollegin gelöscht hatte. Die Frage ist ja, in der Gemengelage, in der sich Max Kruse damals befunden hat, vielleicht immer noch befindet, passt es für die Außendarstellung des VfL Wolfsburg? Passt es in die Mannschaft? Es ist die große Frage. Lernt er draus? Will er draus lernen? Will er sein Leben mit 28 ein bisschen ändern? Will er sich auf seinen Beruf konzentrieren oder ist anderes wichtiger? Die Entscheidung, die kann nur er treffen und andere können es nur beobachten. So, die Frage ist aber dann, hat der VfL so lange Zeit zu warten, bis Max Kruse vielleicht mal eine Entscheidung getroffen hat? Also ich für meinen Geschmack glaube, dass im Sommer dieses in Anführungszeichen Missverständnis vermutlich beendet wird. Zum Schluss formuliere ich jetzt mal einen Satz und du beendest den bitte. Der VfL Wolfsburg wird in der kommenden Saison Pünktchen mit Problemen in die Saison starten, weil die Transferzeit erst Ende August vorüber ist, sprich der endgültige Kader erst wieder Anfang September zusammen ist. Er wird sich dann zusammenraufen und ich lege mich jetzt fest, 3 Plätze besser abschneiden als diese Saison. Und wir wissen ja, deine Prognosen sind gar nicht mal so schlecht. Das war Kurt Hofmann, Sportreporter bei der Bild-Zeitung und dort zuständig für den VfL Wolfsburg. Danke für das Gespräch. Bitte, tschüss. VfL intern. Und dafür freut es mich zum ersten Mal, einen Spieler aus dem Profikader hier im Wölferadio begrüßen zu dürfen. Und das ist eine unserer ganz großen Nachwuchshoffnungen in Wolfsburg beim VfL. Hallo, Jannes Horn. Hallo, schönen guten Tag, hallo. Wichtigste Frage natürlich vorweg. Wie sieht's aus mit der Gesundheit? Hast letzte Woche gepostet. Nierenbeckenentzündung, glaube ich, war das. Bist du wieder auf dem Damm? Bist du wieder fit? Genau, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung. Das hat mit einer Blasenentzündung angefangen und ist dann etwas schlimmer geworden, leider. Und jetzt bin ich Gott sei Dank nach einer guten Woche, nach fast 10 Tagen, bin ich jetzt wieder Gott sei Dank topfit. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Jetzt habe ich neulich auch gelesen, du stehst ja beim VfL Wolfsburg in der Ausbildung zum Bürokaufmann quasi noch nebenbei. Und da sollten im Mai Prüfungen sein. Hast du die denn schon absolviert? Sind die schon gewesen? Die Prüfungen, die haben schon stattgefunden, genau. Bei der ersten Prüfung im Bereich EDV war ich auch dabei. Da konnte ich die noch mitschreiben. Und bei der zweiten Prüfung, da war ich dann halt leider krank. Und die wird jetzt für mich erst leider wieder im Januar sein. Die zweite Prüfung, die werde ich dann im Januar nachholen. Und dann hoffe ich, dass ich die gut absolvieren werde. Kriegst du das denn alles unter einen Hut? Training, Ausbildung und dann noch Prüfung schreiben? Ja, das Gute ist ja, dass ich die Ausbildung direkt beim VfL mache. Deswegen kriege ich das alles super unter einen Hut und das klappt auch perfekt mit Training oder Auswärtsspielen. Das klappt super, das ist gar kein Problem. Jetzt hast du ja auch ein sehr bewegendes Jahr oder bewegende Saison hinter dir. Kurz vor Weihnachten Profivertrag unterschrieben, gleich mal auch im Kader gewesen, gegen Stuttgart kurioserweise, gegen die wir ja auch am Samstag spielen, ganz dicht dran gewesen auf einer anderen Mannschaft. Dann gab es mal eine rote Karte, die dich wieder zurückgeworfen hat oder Verletzung und Krankheit. Wie fällt denn deine Saisonbilanz aus? Also ich finde, meine persönliche Saisonbilanz ist eigentlich relativ gut. Ich habe viel erlebt auf jeden Fall und Gott sei Dank wurde ich nicht von irgendeiner Verletzung länger zurückgerufen, aber die rote Karte war natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt auf jeden Fall, aber daraus habe ich gelernt und wie gesagt, ich bin echt zufrieden mit der Saison und hoffe, dass es nächstes Jahr auch so weitergeht und dass ich noch öfter im Kader stehen werde, genau, und meine Einsatzminuten bekomme, das hoffe ich. Die rote Karte, ich glaube damals für die A-Jugend im Spiel gegen Holstein Kiel, das hat dich gefuchst, ne? Das hat dich geärgert. Genau, ja, die hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, das war auch echt unnötig, aber habe ich daraus gelernt. Draus lernen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Stichwort Profimannschaft. Da lief ja die ganze Saison auch nicht ganz optimal, sagen wir mal so. Wie bewertest du die Leistung der Mannschaft dieses Jahr? Ja, na klar sind wir alle hier beim VfL nicht zufrieden mit der Saison, weil natürlich letztes Jahr lief natürlich viel besser. Und in der Champions League sind wir weit gekommen, da sind wir alle sehr zufrieden. Aber natürlich wollen wir nächstes Jahr wieder von Null angreifen und wollen uns dann natürlich wieder ins europäische Geschäft spielen. Und darauf arbeiten wir jetzt schon hinaus und das werden wir auch wieder hinkriegen. Jetzt weiß ich ja, dass ich von dir keine Kabineninternas quasi bekomme. Trotzdem mal die Frage, wenn eine Saison läuft, wie sie läuft und die ganzen Negativschlagzeilen kommen und die ganzen Fanreaktionen kommen, auch in den Foren, und das ist alles nicht so besonders positiv, was da auf die Mannschaft einstürzt. Wird darüber bei euch gesprochen? Wird in der Mannschaft darüber geredet oder ist das kein Thema, was so quasi drumherum passiert? Also auf jeden Fall ist das ein Thema. Wir bekommen das natürlich auch alle mit, so die Fanreaktion, und wir wissen natürlich, dass wir den Fans auch was bieten müssen, und das ist ja auch unsere Aufgabe. Und natürlich, das ärgert uns sehr, und wir probieren das jetzt zu ändern. Aus der Situation kommen wir jetzt nur noch mit einem Sieg raus. Vielleicht wird das die Saison ein bisschen noch besser machen, auch wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben. Aber auf jeden Fall, wir bekommen das alle mit, na klar. Ich frage deshalb, weil es gibt ja so eine gesellige Fußballerausrede, wenn man dann sagt, ja, ich lese gar keine Zeitung oder so. Aber ihr bekommt das alle mit. Das bekommen wir alles mit, auf jeden Fall. Eine Frage interessiert mich natürlich ganz besonders. Du bist zwar jetzt schon ein paar Tage dabei, aber was war denn das für ein Gefühl, als du damals zum ersten Mal bei den Profis in die Kabine gekommen bist und da sitzen dann Weltmeister, Champions League-Sieger, deutsche Meister, auch Idole aus dem eigenen Verein, dem man ja auch seit der Jugend angehört. Was ist denn das für ein Gefühl, was du da in dem Moment empfunden hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor meinem ersten Training, da war ich echt sehr, sehr aufgeregt, natürlich, weil es natürlich was ganz anderes ist. Und aber als ich dann in die Mannschaft kam, wurde ich direkt super aufgenommen. Schon nach dem ersten Training habe ich mit vielen gesprochen. Und natürlich war es komisch, wenn man dann so Weltmeister sieht wie Schürrle oder was weiß ich, da guckt man schon, da staunt man schon ein bisschen. Und aber jetzt nach der Zeit ist das der Alltag geworden sozusagen. Und bin mit allen gut befreundet und komme mit allen super klar. Und am Anfang war es natürlich ein bisschen anders, aber jetzt ist perfekt, super Verhältnis zu allen, haben mich super aufgenommen. Und wie läuft das da so ab? Kommt dann einer, sagt, hier, trag mal die Bälle, oder gibt es dann einen Spieler, der kommt und dich unter die Fittiche quasi nimmt und sagt, komm Kleiner, ich zeig dir mal, wo der Spinn steht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, na klar, also Marcel Schäfer, der hat mir super geholfen, so in die Mannschaft zu kommen, das bei den meisten Jugendspielern so, habe ich auch gehört, bei Maxi Arnold war das auch so, und natürlich, da habe ich mich viel dran gehalten, und besonders von ihm kann ich ja auch noch viel lernen, weil ich ja auch auf der gleichen Position spiele. Und Marcel hat mir da auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergeholfen. Das hat es mir auch enorm einfach gemacht sozusagen. Musst du dich eigentlich manchmal noch kneifen? Ich meine, du hast ja jetzt einen Profivertrag, du bist Profifußballer. Das ist ja jetzt ein Traum, was ganz, ganz viele Jungen in deinem Alter oder auch schon vorher haben. Hast du das schon verarbeitet? Ist das normal oder ist das für dich immer noch ein Highlight oder was Besonderes oder ein Traum? Ja, also am Anfang war es natürlich so, da musste ich mich ein paar Mal kneifen, als ich besonders so viele Nachrichten bekommen habe in dem Profivertrag oder mit dem Kaderdebüt, das war am Anfang schon echt enorm. Und so mittlerweile ist natürlich, ich bin echt stolz, dass ich es so weit schon geschafft habe, und es soll natürlich noch viel weitergehen. Und man muss sich manchmal wirklich kneifen, dass man den Traum sozusagen wahrgemacht hat. Kannst du was mit den Zahlen 64, 62 und 59 anfangen? Wahrscheinlich nicht, ne? 64, 72 und 59. Das sind Skills-Zahlen von deiner FIFA 16-Figur beim Online-Zocken. Das kann sein. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man mit seinem eigenen Spieler spielen kann? Ich bin eigentlich ein echter FIFA-Zocker, aber dass ich da war, das habe ich auch erst durch Kumpels erfahren, und dann habe ich natürlich direkt die PlayStation angemacht und direkt mit mir selber gespielt, und ich stelle mich dann meistens im Sturm rein, damit ich auch mal ein paar Tore mache. Aber macht auf jeden Fall Spaß, sich da selbst zu sehen. Ich hoffe, die Werte werden noch ein bisschen besser, aber dann wird es schon. Jetzt stehen natürlich Profifußballer immer unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit. Da hat sich ja neulich auch der Kollege Sandro Wagner zu geäußert und hat auch gesagt, ja, Profifußballer verdienen eigentlich noch zu wenig, unter anderem deswegen, weil man sehr viel Verzicht üben muss in der Jugend. Wie stehst du zu solchen Aussagen und worauf muss man eigentlich als Nachwuchsfußballer verzichten? Die Aussage ist nicht, also ich finde nicht, also ich habe das ja mit den Summen noch nicht so ganz mitbekommen, aber im Vergleich dazu anderen Arbeitern finde ich nicht, dass Fußballer da zu wenig bekommen. Und natürlich muss man auf viel verzichten, so auf Partys oder auf lange Nächte. Aber das gehört halt dazu. Das ist halt unser Job. Und in meinen Augen ist es ein super Job. Und dass man da zu wenig verdient, denke ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ja, so sehe ich das. Als einer, der diesen Weg jetzt gegangen ist, welche Eigenschaft ist denn entscheidend, jetzt mal vom Talent abgesehen, um Profifußballer zu werden? Was braucht man da? Also man muss auf jeden Fall sehr ehrgeizig sein, würde ich sagen. Und man muss auf viel verzichten können und das auch gerne machen. Und immer Spaß haben, denke ich auch. Und wie gesagt, dann musst du ein schlauer Spieler sein, du musst was im Kopf haben. Und ja, dann kommt noch das Talent dazu und das muss dann halt alles zusammen einstimmen. Und dann dann klappt es vielleicht. Dabei soll ja auch die fußballerische Ausbildung beim VfL helfen. In welchen Bereichen außerhalb des Platzes zum Beispiel werdet ihr denn dann noch geschult? Ja, wir werden in allen Bereichen geschult. Wir haben ja sogar Pädagogen beim VfL haben wir, wenn es schulisch mal nicht läuft oder wenn man allgemeine Probleme hat. Und da wird man eigentlich überall geschult und das ist nicht nur Fußball beim VfL. Und das finde ich auch so super und deswegen ist auch die Ausbildung beim VfL einfach top, muss ich sagen. Jetzt hast du ja Mannschaftskameraden, die auch aus der Jugend gekommen sind, wie Leandro Potaro und Paul Seguin, die haben jetzt schon Bundesligaspiele auf der Uhr. Ist man da ein bisschen neidisch, dass es bei einem selbst noch nicht so geklappt hat? Oder ist das noch zusätzlicher Ansporn, das auch irgendwie zu erreichen? Also neidisch bin ich da gar nicht, weil ich habe ja mit beiden zusammengespielt, bin mit beiden sehr gut befreundet und da ist man nicht neidisch. Natürlich ist das noch ein besonderer Ansporn, weil man es natürlich auch schaffen will. Und darauf arbeite ich hinaus und ich hoffe, dass ich auch bald meine Bundesligaspiele machen werde. Und für die beiden freut es mich einfach enorm, dass die den Schritt schon gepackt haben, dass die schon einige Minuten absolviert haben. Freut mich enorm. Klar, Einsätze stehen ganz oben auf dem Zettel, denke ich. Wenn du noch mal ein bisschen weiter auch in die Zukunft schaust, was sind so deine weiteren Karriereziele darüber hinaus? Meine Ziele sind einfach, dass ich mich in Profikader etabliere, dass ich so oft es geht im Kader bin und dass ich dann halt auf meine Minuten komme. Und ich gebe in jedem Training gebe ich mein Bestes und in jedem Testspiel oder was auch immer, ich gebe immer mein Bestes. Und dann wird man sehen, was bei hinauskommt. Auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass ich meine Minuten machen werde, egal wo es ist. Das ist mir das Wichtigste. Dabei drücken wir natürlich die Daumen. Ich würde gern zum Schluss mit dir noch ein kleines Spiel machen. Und zwar beginne ich einen Satz und du vervollständigst den bitte, okay? Alles klar, okay. Gut, dann legen wir los. Der VfL Wolfsburg bedeutet mir... Zukunft. An Dieter Hecking schätze ich... Seine Autorität. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann... Wahrscheinlich Bürokaufmann. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit... Mit meinen Freunden und meiner Freundin. Mein Glaube hilft mir bei... Bei allem. Meine erste Autogrammkarte ging an... Die ging an meine Eltern. Das netteste Fankompliment, was ich mal bekommen habe, war... Das Netteste war, dass mir jemand gesagt hat, dass ich schöne Augen habe. Das war das Netteste. Ja, die Augen sind für einen Fußballer auch immer ganz, ganz wichtig. Nicht so wie die fußballerischen Qualitäten, für die man gelobt werden könnte. Ja, das auch, natürlich. Sehr schön. Und zum Schluss, den Hörern vom Wölferadio wollte ich schon immer mal sagen. Bleibt am Ball und unterstützt weiterhin unseren VfL Wolfsburg. Da gehe ich doch mal schwer davon aus, dass das auch passiert. Das war Jannes Horn, eines unserer größten Nachwuchstalente, was wir im Verein haben. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Kurzpassspiel. Achtung, Achtung, hier ist der Verkehrsfunk mit einer Warnmeldung. Vollsperrung auf der A9 aufgrund randalierender Fußballfans. Fangruppen der Vereine RB Leipzig und Ingolstadt sind dort aneinander geraten. Die Polizei konnte die Vollsperrung erst nach 45 Sekunden wieder aufheben. Ach, ist das schön, wenn man als Wolfsburg-Fan auch mal solche Witze machen kann. Aber nicht so witzig finden ja alle Dortmund-Fans, dass Mats Hummels jetzt doch zu den Bayern geht. Der Wechsel ist ja jetzt bestätigt worden. Mats Hummels hat gesagt, es ist die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen. Mir fällt dazu nur Folgendes ein. Was haben der Wechsel von Mats Hummels und ein Besuch im Puff gemeinsam? Genau, echte Liebe hat ihren Preis. Oh Mann, der Kerl ist wirklich total voll. Besondere Fußballspiele bekommen ja immer einen besonderen Titel. Der Classico, der Plastico, was auch immer. Und für das Spiel Bremen gegen Frankfurt am Samstag, wo ja beiden ein Unentschieden reicht, für den Klassenerhalt wohlgemerkt, da gibt es auch schon einen Ehrentitel für. Und der wird hier im Wölferadio exklusiv verraten. Der Titel für das Spiel Bremen gegen Frankfurt lautet Die Schande von Gijón. Kombinationsspiel. Für den VfL Wolfsburg geht es am kommenden Samstag ja um nicht mehr ganz so viel. Trotzdem ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil der Gegner VfB Stuttgart heißt. Und ja, für die, da geht es um alles, nämlich den Klassenerhalt. Und darüber möchte ich sprechen mit Tim Meixner von der Fernsehproduktionsgesellschaft Zone 7 in Ludwigsburg. Grüße nach Schwaben, er ist Experte für den VfB Stuttgart. Hallo Tim. Hallo Lenny, schön heute dabei zu sein. Ja Tim, freust du dich denn auch auf die Montagsspiele in der kommenden Saison? Na gut, ich habe ja letzten Montag zum ersten Mal einen Eindruck bekommen, wie das so ist, als wir 2-6 in Bremen verloren haben. Und das hat jetzt nicht gerade Appetit gemacht, das muss man schon sagen. Wie konntet ihr denn da so tief überhaupt noch reinrutschen? So Mitte der Hinrunde sah es ja eigentlich ein bisschen sogar nach oberem Mittelfeld aus. Ich glaube, dass das Problem ist, dass dieser Verein schon seit langer, langer Zeit an immer so diese Tendenz hat, sich selbst zu überschätzen. Und das betrifft auch die Fans. Ich kann das an mir selber spüren. Als wir am Anfang der Saison ganz, ganz weit hinten standen und die ersten 5 Spiele verloren haben und eigentlich klar war, wir stehen wieder gegen den Abstieg, hatte man sich irgendwie damit auseinandergesetzt. Aber als dann zu Beginn der Rückrunde alles auf einmal sehr, sehr gut lief, gab es vor dem Spiel gegen Hannover, hatten wir auf einmal wieder einen rein theoretischen Kontakt zu den europäischen Plätzen. Und ich kann da für mich selber sprechen, ich habe schon gerechnet, naja, wer weiß, wenn man da hier da noch gewinnt und dort noch Punkte holt, könnte vielleicht sogar Euroleague drin sein. Und ich bin mir einfach hundertprozentig sicher, dass es bei den Spielern und im Vereinsumfeld genauso war. Und das war natürlich dann mit einer der entscheidendsten größten Fehler, dass alle anderen, die sich jetzt gerettet haben, wie Augsburg, wie Darmstadt, wie Ingolstadt, die haben immer gewusst, in jedem verdammten Spiel geht es um Klassenerhalt. Und das hat bei uns dann nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gegen Hannover verloren und dann ging es langsam immer schlimmer dahin und wir haben einfach die Kurve nicht mehr bekommen und haben auch nicht diesen Spirit und diesen ultimativen Kampf implementiert, den die anderen einfach vorgelegt haben. Jetzt ist die Mannschaft ja von den Fans sehr, sehr hart angegangen worden, auch am vergangenen Spieltag. Wir haben die Bilder vom Platzsturm noch vor Augen. Welchen Anteil hat denn die Mannschaft überhaupt an der bisherigen Situation oder an der prekären Situation? Na gut, zum einen muss man natürlich sagen, dass egal wie eine Mannschaft spielt, sowas nicht zu rechtfertigen ist. Aber es ist schon so, ich meine, ich sehe jedes Spiel, ich bin oft genug im Stadion, es ist wirklich so, wenn man unseren Einsatz und unser Engagement, also was die Spieler angeht, mal vergleicht mit dem, was andere bringen, ganz konkret, was der FSV Mainz gegen uns gezeigt hat, da sehen wir einfach schlecht aus. Für den FSV Mainz ging es schon gar nicht mehr um existenzielle Dinge. Da ging es um die Euroleague, das ist toll für den Verein, aber natürlich nur ein Zubrot. Für uns ging es wirklich um die Existenz in der ersten Liga. Und Mainz hat uns im Stuttgart niedergekämpft. Das kann natürlich nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein, dass eine Mannschaft, die qualitativ und auch finanziell natürlich nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben müsste, sich im eigenen Stadion zum wiederholten Male vom Gegner niederkämpfen lässt. Und das, nachdem man in Bremen schon völlig untergegangen ist, auch kämpferisch, und man sich ja nochmal eingeschworen hatte zu sagen, na jetzt müssen wir wirklich. Und da kann man dann schon verstehen, dass die Wut, ich spüre die ja auch, massiv wird. Man hat noch lange nicht den Platz zu stürmen, aber ich kann das schon zumindest theoretisch nachvollziehen. Kommen wir mal zu einer meiner Lieblingsfiguren bei euch, nämlich Robin Sedut. Begleite ich ja schon seit längerem sehr, sehr kritisch, auch bei seinem Auftreten in der Bundesliga und darüber hinaus. Ja, ich sag mal so, der hat sich ja durch chronischen Misserfolg ausgezeichnet. Stichwort Zorniger, Hüb Stevens musste mal retten. Welchen Anteil hat denn die sportliche Führung im Namen von Herrn Dutt bei euch? Also ich denke, dass Robin Dutt die absolute Hauptverantwortung für den jetzt sicherlich kommenden Abstieg trägt. Er allerdings nur ein Symptom eines grundsätzlichen Problems des Vereins ist. In unserem Verein wird seit Jahren unglaublich viel geschwätzt, wie man hier in Schwaben sagt. Es wird wahnsinnig viel erzählt, es wird sich toll dargestellt, es wird irgendwie immer von großen Zielen und tollen Umfeld und viel Geld fabuliert. Unser Präsident hat, das ist noch nicht viel länger als ein Jahr her, noch von der Champions League gesprochen. Es war eigentlich völlig konsequent, dass man in einem Umfeld, das sich sehr mit Worten auszeichnet, aber wenig mit Taten, dass man dann Robin Dutt holt, der überhaupt keinen biografischen Erkläransatz hat, warum man dem einen 4-Jahres-Vertrag als Sportdirektor, in dem jetzt ja sogar Vorstand Sport gibt. Da gab es ja gar keinen Grund für. Der hat beim DFB als Sportdirektor aufgehört, weil er wieder Trainer werden sollte. Als Trainer war er jahrelang unerfolgreich. Der hatte nichts in seinem Lebenslauf stehen, was ihn in diese Position hätte bringen dürfen. Aber, so hat es dann Bernd Mahler auf der damaligen Pressekonferenz erzählt, unser Präsident, der hat so ein überzeugendes Konzept vorgestellt. Gut, das bedeutet also, dass jeder, der irgendwie bei uns ein bisschen gut reden kann und sich ein bisschen gut darstellen kann und vielleicht noch nett aussieht und vor einer Fernsehkamera nicht den schlechtesten Eindruck macht, der kann dann wahrscheinlich bei uns einen tollen Job bekommen. Hauptsache, er hat ein gutes Konzept, muss ja nichts können. Hauptsache, er kann gut reden. Und das ist natürlich, so fing das dann an. Und Robin Dutt hat einfach durch Dutzende von Entscheidungen den man alle natürlich aufschlüsseln könnte, einfach bewiesen, dass er, naja, in direkt proportional zu seinem Lebenslauf sich entwickelt. Er kann nichts, aber er steht gut da und er sieht gut aus und das ist der einzige Vorteil, den wir jetzt am Abstieg haben werden, was man so hört aus Stuttgart, dann ist er weg. Das wäre vielleicht das Einzige, was mit diesem Abstieg an Positiven zu verbinden wäre. Das sind klare, kritische Worte und bei dir klingt so durch, als hätte man sich mit dem Abstieg, mit dem drohenden Abstieg schon so ziemlich abgefunden, möchte ich mal sagen. Die Frage ist tatsächlich, was würde denn ein Abstieg für den VfB Stuttgart insgesamt als Verein bedeuten? Momentan gibt es viele Bekundungen vom Umfeld, von Sponsoren, von Spielern. Ich bin jetzt mal so naiv und glaub denen das. Und wenn das so wäre, bedeutet das zum Beispiel, dass unser Hauptsponsor hat seinen Vertrag bis 2019 verlängert und will sein Engagement sogar ausweiten. Bisher war unser Hauptsponsor ja nur für die erste Liga auf den Trikots. Der würde dann bis tief in alle Jugendmannschaften übernehmen, würde sogar an der theoretischen Lizenzspielerausgliederung sogar noch mehr Geld reinstecken. Das heißt, im Sponsorenbereich würde man zu uns stehen. Dann gibt es einige zentrale Spieler, wie unser Kapitän Christian Gentner, wie zum Beispiel auch Serie Didier, die alle schon ausgesagt haben und alle schon gesagt haben, dass sie in der zweiten Liga mit dabei sind. Kevin Großkreuz hat das ja auch gesagt. Gut, man muss natürlich irgendwie schauen, kann man die alle bezahlen. Aber fast alle haben einen Vertrag für die zweite Liga. Und wenn die Sponsoren mitmachen und wenn die Spieler sich auf ein paar Einbußen einlassen, könnte es natürlich sein, dass man mit einem relativ starken Kader in die zweite Liga geht, während viele, viele andere Vereine, die absteigen mussten, natürlich in der zweiten Liga teilweise erstmal 15, 16 neue Leute holen mussten, weil ihnen drei Viertel des Kaders von der Fahne gegangen sind. Das könnte natürlich theoretisch bedeuten, dass man recht gut aufgefangen wird. Und für die Menschen ist es so, was man so hört, es soll keine Entlassungen auf der Geschäftsstelle geben. Es soll also relativ abgefedert so weitergehen, nur halt idealerweise mit einer neuen sportlichen Führung. Mal schauen. Gut, soweit sind wir ja noch nicht. Muss ja noch ein Spiel gespielt werden, obwohl ich ja fest davon ausgehe, dass ihr in Wolfsburg ja verliert. Und damit wäre der Abstieg besiegelt. Was erwartest du denn aber generell für ein Spiel? Die Frage ist ja, lähmt so eine Situation in VfB Stuttgart, dass man diesen riesigen Druck nicht abschütteln kann? Oder aber ist es da auch diese zusätzliche Motivation, dieses Finale vor der Brust zu haben, nochmal alles reinwerfen zu können, ist das vielleicht dann noch eine Zusatzmotivation? Also eigentlich sollte man ja als Fan und Beobachter idealerweise optimistisch sein. Bei mir ist es halt so, dass ich in den letzten Wochen mir immer sehr klar war, zumindest dachte ich das, wie sich die Spieler verhalten werden. Und ich wäre mir hundertprozentig sicher, dass wir in Bremen eine engagierte Leistung zeigen werden. Es war eine Katastrophe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir uns für die Bremer Leistung im Heimspiel gegen Mainz entschuldigen werden durch bedingungslosen Einsatz. War auch nicht gegeben. Deswegen rein theoretisch würde ich schon davon ausgehen, dass wir in Wolfsburg um unser Überleben kämpfen. Auch wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Frankfurt in Bremen gewinnt, nicht sonderlich hoch ist. Aber so ein bisschen fehlt mir das Vertrauen, das muss ich dann schon sagen, weil es ist ja nach dem Mainz-Spiel, vor dem Wolfsburg-Spiel, das passiert, was immer bei uns passiert. Es wird sehr viel erzählt, es wird sehr viel darüber geredet, was jetzt alles passieren muss und wie man sich einschwört und das ist die letzte Chance und das man kämpfen wird. Ja, das habe ich jetzt alles schon so oft gehört. Ich möchte jetzt eigentlich gar nichts mehr hören, ich möchte jetzt endlich mal was sehen und natürlich haben wir den Vorteil, wir spielen in Wolfsburg gegen eine Mannschaft, die, also man könnte ja sagen, Wolfsburg und Stuttgart spielen die deutsche Meisterschaft um die größten Schaumschläge aus. Da ist ein enges Rennen. Und für Wolfsburg geht es um gar nichts mehr, außer eine halbwegs ordentliche Verabschiedung von den Heimfans. Das muss schon eine Basis sein, um sich da wirklich nochmal ein letztes Mal um alles zu bemühen, weil was natürlich kein Mensch in Stuttgart ertragen würde, wäre ein Unentschieden oder eine Niederlage in Wolfsburg und währenddessen gewinnt Frankfurt in Bremen. Das kann natürlich nicht sein. Nehmen wir mal den Worst Case an und Stuttgart gewinnt nicht, formulieren wir so rum. Nehmen die VfB-Fans dann quasi die Stadt auseinander und legen alles in Schutt und Asche? Also es ist so, unsere Auswärtsfans haben schon ein gewisses Potenzial ihrer Unzufriedenheit auch auf illegalem Wege Bahn zu brechen. Ich glaube, das hängt von der Leistung ab. Wenn wir im gesamten Fanumfeld des Vereins geht man davon aus, dass wir absteigen. Einfach, weil es ja nicht mehr von uns abhängt. Es hängt ja auch von dem Frankfurt-Bremen-Spiel ab. So, und wenn man dann in Wolfsburg eine starke Leistung zeigt mit Herzblut und Fight, dann könnte man auch, dann darf man auch verlieren, dann darf man auch ein Unentschieden auf den Platz bringen. Nur wenn wir uns wieder so präsentieren, so mutlos und so kraftlos und so chancenlos wie gegen Mainz oder gegen Bremen, also dann wäre ich jetzt ungern der Polizeieinsatzleiter des Spiels Wolfsburg gegen Stuttgart. Und ich wäre auch ungern die Polizei Stuttgart bei der Frage, okay, was machen wir eigentlich, wenn die Mannschaft nach dem Spiel in Stuttgart wieder ankommt? Weil da hatten wir ja vor 3-4 Jahren auch Szenen, damals irgendwie nach dem Spiel gegen Bochum, wo dann 3000 Menschen irgendwie kurz überlegt hatten, ob sie das Vereinsamen in Schutt und Asche legen. Also es gibt schon eine gewisse Anspannung. Der Vorteil ist, wenn man das überhaupt einen Vorteil nennen mag, dass die Chance so minimal ist, dass wir überhaupt noch in der Liga bleiben können, dass es jetzt nur noch um die Einstellung geht. Und das kann man ja wohl mal bitte erwarten. Jetzt gibt es ja noch einen weiteren hochemotionalen Aspekt an dem Spiel. Daniel Didavi wird von seinem Jugendverein Stuttgart nach Wolfsburg wechseln. Das kommt ja am Samstag im letzten Spiel sozusagen dann noch hinzu. Wie siehst du den Wechsel generell und was wird das vielleicht auch Samstag noch für einen Einfluss haben? Tja, in dem Moment, wo irgendwie, wo sich die Anzeichen verdichtet haben, dass er nach Wolfsburg geht, das war ja so ungefähr im Februar, ab dem Moment, also in dem Moment tat es wirklich weh, weil Didavi seit Jahren bei uns ist und wenn er mal nicht verletzt war, irgendwie mitunter auch tolle Spiele hatte und bis zu dem Zeitpunkt der beste Spieler bei uns im Kader war. Ehrlicherweise, das mag jetzt ein Zufall sein, das lasse ich mal im Raum stehen, ist es, seit klar ist, dass er in Wolfsburg unterschrieben hat, sind seine Leistungen mit Grotoid noch höflich umschrieben. Ich sage jetzt einfach mal so, ist es Zufall. In der Leistung der letzten Monate ist überhaupt kein Verlust für uns. Aber natürlich, grundsätzlich ist er ein brillanter Spieler, der uns, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga, natürlich massiv fehlen wird. Ich glaube, was das Spiel in Wolfsburg angeht, Didavi weiß ja selbst, was er in den letzten Wochen für einen Murks zusammengekickt hat. Und es wäre natürlich für ihn einfach nochmal ein Zeichen, in Wolfsburg das Bestmögliche rauszuholen, was in ihm steckt. Zumal er auch nicht das Problem hat, dass er Wolfsburg irgendwas kaputt schießen könnte, weil da ist ja auch alles, da ist ja die Saison gelaufen. Also ich erwarte mir schon ein hundertprozentiges Topspiel von Didavi. Ist halt nur die Frage, ob er das überhaupt noch drauf hat oder ob er auch einfach in der Formkrise der letzten Monate einfach verschwindet. Wie nehmt ihr in Schwaben, in Stuttgart, die Entwicklung des VfL Wolfsburg in den letzten Jahren wahr? Natürlich ist es ja gerade diese Diskussion, die kennst du ja, das ist ja eine der häufigsten Diskussionen, die man rund um Wolfsburg führt. Man fühlt sich natürlich als Verein, als Fan eines Traditionsvereins immer so ein bisschen theoretisch den Hoffenheimern und Wolfsburgern und Leipzigern überlegen, auch wenn das natürlich alles unterschiedliche Modelle sind. Ich selber fand, dass durch die Verpflichtung von Klaus Allofs eine extrem hohe Professionalität in diesen Vereine gekommen ist, der sich dann auch ausgerichtet hatte, irgendwie in dieser Liga nicht einfach nur mit Geld um sich zu schmeißen, sondern einen hochattraktiven Fußball zu spielen. Was dann in dieser Saison passiert ist, das kannst du besser beurteilen als ich, das nimmt man natürlich auch wahr als, ich habe das ja vorhin schon gesagt, das ist ja schon nicht mit den Ansprüchen hinterherhinken, das sind ja ganze Grand Canyons zwischen Anspruch und Realität, die der VfL Wolfsburg diese Saison geliefert hat. Ich meine, ihr seid jetzt im Moment Achter, richtig? Achter Platz, das ist natürlich irgendwie eine totale Vollkatastrophe. Als Stuttgarter würde ich den 8. Platz jetzt mal nehmen, aber wir haben natürlich nicht diese Möglichkeiten. Und was ich einfach von außen betrachtet einfach super schwierig finde, das habe ich letzte Woche wieder ein Interview von von Dieter Hecking gelesen, dass man den Eindruck bekommt, dass sowohl innerhalb des Vereins als auch außerhalb des Vereins alle immer sagen, na, was sollten wir denn machen? Wir haben De Bruyne verloren, das war halt nicht aufzufangen. Und das ist natürlich eine Argumentationskette, wenn sie denn wirklich ernst gemeint ist, die von hinten bis vorne nicht mal ansatzweise erklärt, warum man dann auf Platz 8 stürzt. Ja, diese Fragen haben wir uns auch zur Genüge gestellt, diese Saison, wie das alles so sein kann. Aber dafür schießt uns ja Daniel Didavi, glaube ich, nächstes Jahr wieder in die Champions League. Und da haben wir ja alle was gewonnen, ne? So VfL wieder oben mit dabei und ihr seht nochmal einen Stuttgarter Jungen in der Champions League. Ohne Witz, ihr habt natürlich einen riesengroßen Vorteil. Alexander Zorniger hat ja auch schon mal Daniel Didavi vor einem Wechsel nach Wolfsburg abgeraten, weil er mit der Dreifachbelastung nicht klarkommt. Da könnt ihr natürlich wirklich froh sein, dass ihr nächstes Jahr keine Dreifachbelastung habt. Das wiederum macht Daniel Didavi auch zu einem wertvolleren Spieler. Ja, das Salz in die Wunde streuen, das nehme ich jetzt mal so hin. Kommen wir nochmal zu Samstag. Der unvermeidliche Tipp. Was glaubst du denn? Wie geht's aus? Ich fürchte, dass wir es zu offensiv angehen werden und dass wir euren durchaus starken, zumindest theoretisch starken Offensivkräften in unserer fürchterlichen Abwehr wenig entgegenzusetzen haben, wenn wir zu offen spielen. Und deswegen glaube ich, dass es so ein Playstation-Spiel wird, das so 3-3, 3-4 in dem Bereich ausgehen wird. Wo es irgendwie sehr eng wird und wo wir jetzt entweder knapp gewinnen werden, aber es werden viele Tore fallen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich unsere Mannschaft verabschieden wird von den heimischen Fans. Das war Tim Meixner von der Fernsehproduktionsgesellschaft Zone 7 in Ludwigsburg und ja, wie wir gehört haben, eindeutig Experte für den VfB Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans stehen an der Bushaltestelle und warten. Und da sagt der eine, sag mal, welchen Bus fährst du eigentlich? Ja, mit der 1. Und du? Ja, mit der 3. Nach etwa 5 Minuten kommt Linie 13 und hält an der Bushaltestelle an. Da sagt der eine Eintracht Braunschweig-Fan, ey, guck mal, wir können zusammenfahren. Und damit sind wir auch schon am Ende von Volume 18 des Wölferadios. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich darf noch ein bisschen Werbung machen und zwar für die Umfrage zum Thema Wölferadio. Wie gefällt's euch? Wie findet ihr die Längen? Wie findet ihr den Moderator? Scheiße, ich weiß. Ja, sowas halt in der Art. Und da könnt ihr eure Meinung unverblümt zur Kenntnis bringen und dann schauen wir mal, was wir da alles aufnehmen können und was wir dann auch noch verbessern können in eurem Sinne und dann auch zur kommenden Saison. Die Umfrage findet ihr auf wolfsblog.de, da könnt ihr mir sowieso immer schreiben und auf meiner Facebook-Seite zum Wölferadio stehe ich euch auch gern zur Verfügung. Nächste Woche plane ich schon mal mit einem großen Saisonrückblick nach dem letzten Spieltag. Das war's für heute. Ich bedanke mich auch bei Norman für die technische und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Lasst es uns am Samstag würdig und anständig zu Ende bringen. Und deswegen sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL.